Sag's heute und sag's morgen und sag ewig, ich lieb dich. Bleib bei mir und bleib treu mir und lass nie mich allein. Das größte Leid zu zweit.